Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und beschützt mich. Ich habe von ganzem Herzen auf ihn vertraut und er hat mir geholfen. Darum freue ich mich und danke ihm mit meinem Lied. Gott segne dieses Wort. Gott danken. Warum sollen wir Gott danken oder wollen wir Gott danken? Wir lesen in diesem Bibelvers, dass unser Herrgott uns mit seiner Stärke beschützt und eben diese Fähigkeit hat, die wir nicht haben. In eigener Kraft können wir nicht, beziehungsweise wenig oder beziehungsweise auch gar nichts bewirken. Und so lesen wir hier in dem Psalm von David, wie wir mit ganzem Herzen ihm vertrauen, also mit vollem und offenem Herzen zu ihm kommen und unser Herrgott uns hilft. Und daraus resultierend, aus dieser Hilfe, die wir von ihm bekommen, das ist sein Versprechen, dass er tut es. Manchmal dauert es ein bisschen, wir müssen warten. Wie lange, wissen wir nicht. Gibt da keinen genauen Zeitpunkt, wir wissen nicht. Denn Gottes Plan und Zeitraum sind anders als unsere. Aber er weiß, wann er handeln muss und handeln wird, wenn wir ihm vertrauen, mit ganzem Herzen. Und das können wir. Sein Zeitplan und sein Zeitrahmen sind immer anders oder oft anders als bei uns. Und so, egal wie lange wir warten müssen, das macht nichts. Aber wenn er dann zu uns, als er dann zu uns durchkommt und uns hilft, dann sind wir so dankbar, dass wir in unseren Herzen Lieder singen und ihm danken und richtig fast explodieren mit Dankbarkeit sozusagen und ihm mit ganzem offenen Herzen aufrichtig danken und uns wundern, was er denn auch Neues für uns geplant hat. Und er tut dies durch schwierige Zeiten und nicht und auch gute Zeiten. Es macht immer Sinn, Gott zu danken. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Psalm, Psalm 28, der uns einlädt, dir zu vertrauen, denn du stärkst uns und beschützt uns immer, wenn wir mit reuigem Herzen zu dir kommen und offenem Herzen dir vertrauen und dir einfach mitteilen, was uns auf dem Herzen liegt und was die Not nun sein mag. Oder aber auch einfach dir danken, wenn etwas gut läuft, dann dir auch danken. Wir sollen dir immer danken und das macht auch nur Sinn. Und so können wir in unserer Beziehung zu dir reifen, in unserer persönlichen Beziehung zu dir, unserem Herrn Jesus Christus und in unserem Glauben Stärke finden, nur durch dich, unser Herr Jesus Christus. Wir danken dir für diese Wahrheit, die du uns heute in deinem Wort in der Bibel hier gegeben hast. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.